Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Kieken Kerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Blinded by blessings, but I know that no go back. Never gonna know, but I guess that we were gold dust. And she said, remember when we're done? Life goes on and. so ein richtig schönes, leckeres Schoko-Vanille-Eis. Ja, sofort. Hier ist Ihr Radio Kiepenkerl-Morgenteam. Andreas Kramer. Und Kirsten Mees. Und das Eis kommt direkt zu Ihnen. Ins Büro, in die Schule, in die Arztpraxis, in den Friseursalon. Wir freuen uns über eine richtig tolle Sommerwoche bei uns im Kreis Coesfeld mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 30 Grad. Und das Anfang September. Das Radio Kiepenkerl-Morgenteam kommt mit dem Eiswagen von Roll & Cone bei Ihnen vorbei und verschenkt Eis an alle. Also ganz einfach flott bewerben über die App und das Web. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. time. You're my rockstar, baby. Keep the night alright. insignificant. I won't call on you at all. She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, yeah. Her day wouldn't be right without her makeup. She knows how to make up. She's just like you. You would if we died. music, Jack Duke Strong and the Bowling Boogie, the heavy hitters and the Chi Chi music, Jack Duke Strong and the Bowling Boogie, Jack Duke.